Bob Dylan hat viele Macken und Facetten, die letztendlich jeder für sich selber interpretieren soll. Der Sänger, der da singt, kann zwar dieses Lied auswendig und kann es auf die richtige Melodie singen, aber kann unmöglich dieses Lied auch geschrieben haben, weil es verbindet ihn augenscheinlich nichts. Eigentlich bin ich ein Unterhaltungskünstler, so eine Art Song and Dance Man. Ich stand ganz vorne in einer der ersten Reihen in der Konzerthalle und das Publikum, das rechts und links neben mir stand, bestand überwiegend aus männlichen Zuhörern und Zuschauern. In einer Altersgruppe zwischen 30 und 60 Jahren, könnte man sagen. Wenn wir in der ersten Reihe stehen wollen, müssen wir unter Umständen 5-6 Stunden vorher da sein und warten. Und seine offiziellen Platten, seine Studioalben, die er so peu à peu mal veröffentlicht, sind meiner Meinung nach nur Skizzen seiner Songs. Go to parties and record stores and be somebody. Be somebody all the time, you know. That's made me feel uncomfortable. Wenn man aus der ersten Reihe verschwindet, dann fällt das schon auf. Die Welt braucht mich nicht. Das wäre ein Witz. Mein Gott, ich bin doch nicht besonders groß.